B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jartschik und folgenden Themen: Machtlosigkeit der Mächtigen. Verheerende Brände in Russland offenbaren die Schwächen des Kreml. Zurück in die Zukunft. 2 Jahre nach dem russisch-georgischen Konflikt herrscht in der Region weiter Verunsicherung. Am Rande der Gesellschaft, die alltägliche Diskriminierung von Sinti und Roma in Europa. Weiterhin rätselhaft, auch 30 Jahre nach dem Bologna-Attentat bleiben viele Fragen offen, sowie schließlich Bankensteuer statt Sparkurs, wie Ungarn mit der hohen Staatsverschuldung umgeht. Da brennt es lichterloh und die Verantwortlichen versuchen zu beschwichtigen. Alles halb so schlimm, man werde die Lage schon in den Griff bekommen. Nur wann, das sagt keiner. Dabei sind die Wald- und Torfbrände in Russland längst außer Kontrolle. In ihrer Ohnmacht reagieren die Mächtigen in Moskau wie immer, vermeintlich Schuldige finden und bestrafen. Ganz so, als ob sich damit ein Brand löschen ließe. Stefan Lark kommentiert. Dies ist keine Krisensituation, die sich nach Schema F lösen lässt. Noch vor wenigen Tagen präsentierte sich Putin in altbewährter Manier. Er flog zu den Unglücksorten, sprach mit Opfern und Betroffenen und kündigte Hilfe und finanzielle Entschädigung an. Ein guter und wichtiger Schritt. Doch was danach kam, mutete wie ein absurdes Theater an. In einem inszenierten Telefonat, das mehrfach im Fernsehen ausgestrahlt wurde, beratschlagten Präsident Medvedev und Premier Putin, was zu tun sei. Das demonstrative Krisenmanagement sollte signalisieren, das Führungstandem hat alles unter Kontrolle. Am Ende hieß es, Unterstützung aus der Armee sei eine gute Idee. Nehmen Sie sich so viele Leute, wie Sie brauchen, sprach der Präsident. Putin blieb bescheiden, lediglich 2000 Soldaten wurden zunächst zu Rettungsarbeiten abkommandiert. Schon zu diesem Zeitpunkt waren ganze Ortschaften abgebrannt, über 70 Feuer wüteten allein vor den Toren Moskaus. Längst war die Situation auch anderswo äußerst kritisch. Die russische Regierung hat die Lage brutal unterschätzt, allem Anschein nach hat aber auch das Frühwarnsystem vor Ort nicht funktioniert. Betroffene und Augenzeugen berichteten, Lösch- und Evakuierungsmaßnahmen seien viel zu spät in Gang gekommen. Wütend drohte Putin den Gouverneuren der Krisenregionen mit Entlassung. Der Chef des Nationalen Krisenzentrums forderte die Gemeinden auf, nicht untätig herumzusitzen und auf die Feuerwehr zu warten. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft in einigen Fällen wegen Fahrlässigkeit. Doch die politische Verantwortung trägt natürlich auch Regierungschef Putin. Schließlich wurde unter seiner Amtszeit als Präsident ein streng hierarchisches, administratives System eingeführt, in dem keiner selbstständig Entscheidungen trifft. Auch werden die Gouverneure direkt vom Kreml eingesetzt. Und noch etwas hat Putin zu verantworten. Im Eilverfahren boxte er 2006 ein Gesetz durch das 70.000 Waldhüter abgeschafft wurden. Es blieben nur 25% der ursprünglichen Forststellen. Große Teile des Waldbestands wurden für die wirtschaftliche Nutzung freigegeben. Private Firmen haben seitdem dort das Sagen. Die Förster, die früher rechtzeitig kleine Feuer gemeldet hätten, gibt es nicht mehr. Auch sonst hat sich der russische Premier in Sachen Umweltpolitik keinen Orden verdient. Die Forderung nach stärkeren Anstrengungen gegen den Klimawandel tat er mit den Worten ab. Wieso? Ein paar Grad wärmer ist vielleicht auch nicht schlecht. Worte, die er angesichts der größten Hitzewelle seit 130 Jahren so bestimmt nicht gemeint hat. Derweil breiten sich die Brände immer weiter aus. Die Prognosen für die nächsten Tage versprechen Temperaturen von über 40 Grad. Jetzt gilt es, das Schlimmste zu verhindern. Putin und Medvedev sollten wenigstens eines tun, über ihren Schatten springen und massive Hilfe aus dem Ausland anfordern. Ein Kommentar von Stefan Lark. 2 Jahre ist es her, dass Georgien und Russland einen Krieg gegeneinander führten. Es ging um die von Georgien abtrünnige Region Südossetien. Am 7. August 2008 hatte die georgische Armee Südossetien beschossen. Russland schickte daraufhin Truppen nach Georgien und bombardierte Teile des Landes. Eine unverhältnismäßige Reaktion von russischer Seite, wie es in einem von der Europäischen Union in Auftrag gegebenen Untersuchungsbericht heißt. Der Krieg ist zwar längst vorbei, doch das Verhältnis zwischen Russland und Georgien ist bis heute angespannt. Nicht zuletzt wegen der weiterhin im Gebiet stationierten russischen Truppen. Gesine Dornblüt über die Stimmung in Georgien 2 Jahre nach dem Krieg. 4 Männer spielen Domino. Sie sitzen unter einem Vordach im Schatten. Das Haus ist klein, hat nur wenige Fenster und ein rotes Dach. Das Nachbarhaus sieht genauso aus, das daneben auch. Eins wie das andere. Alle 2002 Häuser in dieser Neubausiedlung sehen gleich aus. Sie stehen dicht an dicht in mehreren Reihen. Straßennamen gibt es nicht, nur Nummern. Wir haben eben Zeit zum Spielen. Ansonsten gucken wir fern und wir essen Makaroni. Der Sarkasmus der Männer ist begründet. Sie sind Flüchtlinge, Opfer des Krieges vor 2 Jahren. Sie haben keine Arbeit. Sie leben von Sozialhilfe und von Lebensmitteln, die die Vereinten Nationen schicken, unter anderem von Nudeln. Ihre Häuser stehen zwar nur 30 Kilometer entfernt, aber dort ist seit dem Krieg die russische Armee. Die macht keine Anstalten, sich zurückzuziehen, und das, obwohl Russland sich in einem Abkommen im August 2008 mit der Europäischen Union dazu verpflichtet hat. Die Menschen in der Flüchtlingssiedlung hängen deshalb vollständig in der Luft. Ihre Zukunft ist ungewiss. Der Bürgermeister der Siedlung, Aftandil Kotschischwili, sitzt im oberen Stock eines Verwaltungsgebäudes. Auch das ist neu gebaut. Kotschischwili hatte diesen Posten schon in der Stadt inne, aus der er vor 2 Jahren vertrieben wurde. Wie fast alle georgischen Bürgermeister ist er Mitglied der Regierungspartei Georgiens. Deren Vorsitzender, Präsident Michail Saakaschwili, hatte den Krieg vor 2 Jahren angezettelt. Der Bürgermeister ist hin und her gerissen. Einerseits ist er stolz, dass so viele Flüchtlinge mit Unterkünften versorgt wurden. Andererseits möchte er so schnell wie möglich zurück nach Hause. Gott möge verhüten, dass wir hier noch lange bleiben müssen. Aber wenn es so sein sollte, werden wir hier noch sehr viel bauen. Der Glaube, dass irgendetwas geschieht, schwindet allerdings mit jedem Tag. Es gibt nur einen Ausweg. Russland muss sich zurückziehen. Aber weder die Europäische Union noch die Vereinigten Staaten üben genügend Druck auf Russland aus. Die Europäer machen noch nicht mal den Mund auf. Die kommen nicht ohne russisches Gas aus. Und ihnen sind warme Stuben wichtiger als irgendwelche Georgier. Die EU scheint Russland gegenüber machtlos. Sie hat eine Beobachtermission nach Georgien entsandt. Die europäischen Beamten patrouillieren im Konfliktgebiet, sammeln Informationen, schicken Berichte nach Brüssel. Gerade wurde ihr Mandat verlängert. Aber die Mission kann ihre Aufgabe nur halb erfüllen, denn die Russen verhindern, gemeinsam mit den Separatisten, dass die Beobachter die abtrünnigen Regionen Abchasien und Südossetien auch nur betreten dürfen. Russland verstößt damit gegen die internationalen Abkommen, die den Waffenstillstand regeln sollen. Russland führe sich im Kaukasus wie ein Imperator auf, sagt Bürgermeister Kotschischwili. Seit der erste Russe seinen Fuß auf georgisches Gebiet gesetzt hat, geht es dem georgischen Volk schlecht. Sie haben im 19. Jahrhundert unsere Staatlichkeit zerstört, unseren König gestürzt, einen Statthalter ernannt. Sie haben uns nie als selbstständiges Volk anerkannt. Sie haben alles getan, um aus uns ein russisches Gouvernement zu machen. Aber Herr und Diener, das machen wir nicht mit. Wir akzeptieren Russland nicht als großen Bruder. Wir wollen gleichberechtigte Brüder sein. Georgien will in die NATO, ganz egal, ob Russland das gefällt oder nicht. Doch in der georgischen Bevölkerung wachsen Zweifel, ob dieses Ziel angesichts der Übermacht Russlands noch Sinn hat oder ob man sich nicht doch lieber mit Russland arrangieren sollte. Umfragen im Frühjahr ergaben, dass zwar immer noch eine Mehrheit der Georgier ihr Land in der NATO sehen möchte, diese Mehrheit schrumpft jedoch. Gleichzeitig wächst die Kritik an Saakaschwilis konfrontativer Russlandpolitik. Zurück in die Flüchtlingssiedlung. Tengiz Miaragov sitzt mit seinen Nachbarn in einem der identischen Häuser. Er holt eine Handvoll Äpfel aus dem Schlafzimmer, Ernte aus dem eigenen Garten in Achalgori, 30 Kilometer weiter nördlich im russisch kontrollierten Gebiet. Auch Miaragov ist von dort geflohen, seine Mutter lebt noch dort. Und er besucht sie. Das geht. Er hat sich bei den Russen in Achalgori einen entsprechenden Passierschein besorgt. Ich will ehrlich sein. Es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, dass wir in Achalgori misshandelt werden. Wer Papiere hat, kann hinüberfahren und auch wieder zurück. Die Russen würden ihn korrekt behandeln, sagt Miaragov. So gibt es jenseits der georgisch-russischen Propaganda wenigstens im Alltag ein paar Erleichterungen für die Menschen. Sie sind die größte Minderheit in Europa. Und eigentlich müsste man glauben, dass sie auch eine entsprechende Lobby besitzen, wenn es darum geht, ihre Interessen durchzusetzen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Keine andere Volksgruppe wird so stark diskriminiert und mit pauschalen, nicht immer zutreffenden Vorurteilen konfrontiert wie sie, Sinti und Roma. 10 Millionen Mitglieder des sogenannten fahrenden Volkes leben in der Europäischen Union. Sie dürfen frei umherziehen, rein theoretisch zumindest. Vor allem in Frankreich und Belgien gibt es große Widerstände, von Italien ganz zu schweigen. Christoph Brüssel über das Schicksal der Sinti und Roma in der EU und was die Kommission gegen die soziale Ausgrenzung unternimmt. Dour, eine Gemeinde im Süden von Belgien, an der Grenze zu Frankreich. In der vergangenen Woche kamen um die 700 Sinti und Roma hierher mit ihren Wohnwagen. Sie suchten sich eine Wiese aus, schlugen ihr Lager auf. Polizei, Anwohner, Grundstücksbesitzer, die Bürger von Dour sind seitdem in heller Aufregung. Der Bürgermeister Carlo Di Antonio. Sie haben uns gebeten, bis zum 23. August bleiben zu dürfen. Das geht überhaupt nicht. Auf dem Grundstück gibt es kein fließendes Wasser, keine sanitären Anlagen. 700 Personen, das ist eine ganze Menge. Seit ihrer Ankunft verhandelt der Bürgermeister nun mit den Sinti und Roma. Sie argumentieren, wir können gar nicht anders. Ihr Sprecher Michele sagt, der belgische Staat habe keine Lösung für sie. Noch ist unklar, wie die Auseinandersetzung ausgehen wird. Die Lage für die Sinti und Roma spitzt sich nicht nur in Belgien zu. Lautere Töne kommen aus dem Nachbarland, aus Frankreich. Staatschef Sarkozy kündigte an, die Hälfte der 600 illegalen Roma-Siedlungen abzureißen. Und in Ungarn berichten Medien regelmäßig von gewaltsamen Übergriffen auf die Minderheit. 10 Millionen Sinti und Roma leben in der Europäischen Union, diskriminiert und unsichtbar. Die Europäische Kommission bemüht sich um ihre Integration, mehr aber auch nicht. Nachdem Sarkozy die Schließung zahlreicher Siedlungen verkündet hat, sagte ein Kommissionssprecher in Brüssel auf Nachfrage, seine Behörde lehne einen Kommentar ab, die Kommission mische sich nicht in die Innenpolitik eines Landes ein. Veronika Scognamiglio von Amnesty International nennt das eine verpasste Chance. Die Kommission verschließe angesichts der Probleme die Augen. Dabei bemüht sich die Kommission, die soziale Ausgrenzung zu beenden. Im April hielt die Europäische Union ein Treffen ab, das sich mit der Diskriminierung der Sinti und Roma beschäftigte. Veronika Scognamiglio. Da gab es viele schöne Reden. Die Vorschläge der Präsidentschaft gingen auch in die richtige Richtung. Aber wir brauchen jetzt Taten. Let's stop talking, let's act. Die Probleme sind bekannt. Die Europäische Grundrechteagentur hat mehrere Untersuchungen vorgelegt. Demnach werden Sinti und Roma bei der Wohnungssuche benachteiligt. Sie kennen ihre Rechte nicht und sie haben oft nur eine mangelhafte Ausbildung. In Europa dürfen alle Menschen frei entscheiden, wo sie leben möchten. Viele Länder verlangen jedoch nach 3 Monaten den Nachweis, dass europäische Ausländer in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und gibt es dann Probleme mit den Behörden, ziehen die Sinti und Roma weiter. Die Kommission will die Integration fördern und ermuntert die Mitgliedstaaten, noch mehr Projekte anzuschieben. Geld dafür kommt aus den Struktur- und Sozialfonds. Und einige Staaten wollen Druck machen, Schweden zum Beispiel, und Rumänien hat einen Sonderbeauftragten für Sinti und Roma ernannt. Kaum ein Ereignis der neueren europäischen Geschichte hat bei der Suche nach der Wahrheit derartig viele Widersprüche erlebt, wie das Bombenattentat von Bologna vor mittlerweile 30 Jahren. Die Polizei ging zunächst von einem Unfall aus. Als diese These nicht mehr zu halten war, wurde die Tat linken Terrorgruppen zugeordnet. Erst die über 15 Jahre dauernde Aufarbeitung in verschiedenen Prozessen hat ergeben, dass wohl rechtsextremistische Kreise die Bombe gelegt haben. Über das Ziel des Anschlags herrschen dennoch bis heute nur Vermutungen. Karl Hoffmann über das Attentat in Bologna vor 30 Jahren und die damit zusammenhängenden Fragen heute. Ich hatte um 12 Uhr Dienstbeginn. Die Bombe war um 10.25 Uhr explodiert. Es herrschte ein furchtbares Durcheinander. Als ich ankam, wurden die ersten Leichen geborgen. Es war ein Schock. Hermes Mannini war Aufseher im Wartesaal der 2. Klasse. Er blieb am Leben, weil er an diesem 2. August ausnahmsweise die 2. Schicht übernommen hatte. Als er um 11 Uhr zum Bahnhof kam, da war sein Arbeitsplatz in die Luft gesprengt. Auf historischen Filmaufnahmen sieht man Helfer, die sich wie Zombies bewegen, Leichen, die zwischen ledierten Autos liegen, hilflose Polizisten, die nach Verstärkung rufen. Irgendwann werden Stapel von weißen Leinentüchern verteilt. Bereits kurze Zeit später trifft Staatspräsident Sandro Pertini mit einem Hubschrauber aus Rom ein. Selbst ihm kommen die Tränen. Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie mir zumute ist. Ich habe gerade zwei Kinder gesehen im Krankenhaus. Sie liegen im Sterben, ein Mädchen und ein Junge. Es ist zum Verzweifeln. Beim schlimmsten Attentat in der italienischen Geschichte starben 85 Menschen, 200 wurden verletzt. Sogar deutsche Urlauber befanden sich unter den Opfern. Der Tatort, das rote Bologna, stolzes Symbol der italienischen Eurokommunisten, nährte schnell den Verdacht, dass Neofaschisten die Bombe gelegt hatten. Gedacht als blutiger Auftakt eines Staatsstreiches, erinnert sich Paolo Bolani, der mit seinen Freunden auf einer Zelttour war und sofort bei seinen Eltern zu Hause anrief. Die erste Frage, die ich meinem Vater stellte, war die: Sind Panzer auf den Straßen? Ich erinnerte mich nämlich noch allzu gut an den 11. September 1973 und den Staatsstreich in Chile. Und ich dachte, dass das Attentat das Signal für einen Staatsstreich in Italien wäre. Das Attentat von Bologna war nur ein Höhepunkt in einer langen Reihe von Morden und Bombenanschlägen, deren Täter und Hintermänner oft genug unbekannt blieben. Auch der junge Ermittlungsrichter Libero Mancuso stieß bei seinen Ermittlungen auf gewaltige Hindernisse. Wir mussten feststellen, dass Geheimdienstleute in den Justizpalast eingeschleust waren, die die klare Aufgabe hatten, unsere Ermittlungen in die Irre zu führen. Einer meiner Kollegen war plötzlich verschwunden. Ein Militärflugzeug hatte ihn unter falschem Namen und mit falschen Papieren nach Palästina und in den Libanon gebracht. Alles gefälscht. Die Ermittlungsrichter bei der Hand genommen und sie auf alle möglichen falschen Fährten geführt. Die führten bis nach Frankreich und sogar nach Deutschland, zur Wehrsportgruppe Hoffmann und dem Attentat auf dem Oktoberfest. Doch Libero Mancuso ließ sich nicht beirren. Er konnte beweisen, dass 85 Menschen der hausgemachten Strategie der Spannung zum Opfer gefallen waren. Ein teuflischer Plan, die Demokratie in Italien abzuschaffen und durch ein autoritäres System zu ersetzen. Als Drahtzieher gilt der inzwischen 91-jährige Gründer der Geheimloge B2, Licio Gelli, der dafür jedoch nie verurteilt wurde. Lediglich die beiden Bombenleger Francesca Mambro und Giusua Fioravanti wurden 1995 nach 4 Instanzen endgültig zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie haben geheiratet, eine gemeinsame Tochter, und sind wegen guter Führung inzwischen entlassen worden. Seit seinem Erdrutschsieg im April hat der rechtskonservative ungarische Regierungschef Viktor Orban bereits mehrere Verfassungsänderungen durchgesetzt und viel nationale Symbolpolitik betrieben. Eines jedoch begrenzt Orbans Spielraum, die hohe Staatsverschuldung. Versprochene Steuersenkungen musste er bereits vertagen, der IWF hat Ungarn den Kredithahn wegen mangelnder Sparanstrengungen zugedreht. Jetzt will der ungarische Regierungschef den Haushalt mit einer umstrittenen Bankensteuer sanieren. Christoph Perenbohm über Ungarns Probleme mit den leeren Kassen und vollmündigen Beteuerungen. So klang das im April. Anhänger bejubeln den Wahlsieg von Viktor Orban und seiner rechtskonservativen Fidesz-Partei. Doch dass das Regieren in Ungarn auch mit 2/3 Mehrheit im Parlament nicht einfach ist, merkte der neue Regierungschef schnell. Die Wirtschaft des Landes lahmt, nachdem sie im Krisenjahr 2009 sogar regelrecht eingebrochen war. Und die Staatsverschuldung ist auf über 78% des Bruttoinlandsprodukts geklettert, mehr als der Durchschnitt in der EU. Die harte Realität passt also kaum zu Orbans Verheißungen im Wahlkampf, sagt Sándor Richter, Ungarn-Experte am Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche. Die Fidesz-Partei hat vor den Wahlen versprochen, dass sie werden mit einer radikalen Steuersenkung anfangen und gleichzeitig werden sie die Ausgaben nicht kürzen. Und noch dazu wird das Defizit unter Kontrolle bleiben, denn diese Aufgabe zu lösen ist praktisch unmöglich. Die angekündigten Steuersenkungen für alle wurden daher erstmal verschoben auf unbestimmte Zeit. Vor einem echten Sparkurs aber schreckt die Regierung auch weiterhin zurück, um die Wähler nicht gleich wieder zu verprellen. Und so betont Wirtschaftsminister György Matolcsy: Es kann auf keinen Fall ein neues Kürzungsprogramm geben, denn die vorherige Regierung hat schon schwerwiegende Kürzungen beschlossen. Ein Grund für die tiefe Krise in Ungarn. Stattdessen will die Regierung den Haushalt lieber über höhere Einnahmen sanieren, mit einer umstrittenen Sonderabgabe für den Finanzsektor. Wir wollen eine Bankensteuer einführen, sagte Ministerpräsident Orbán unter lang anhaltendem Applaus, als er sein Gesetz im Parlament präsentierte. Noch in diesem Jahr soll das mehrere hundert Millionen Euro in die Staatskassen spülen. Die Finanzbranche aber läuft Sturm, spricht von der höchsten Bankenabgabe der Welt und auch Wirtschaftsexperte Sándor Richter warnt vor negativen Folgen für die ungarische Wirtschaft. Für den Bankensektor, das ist eine sehr große Summe. Die Banken müssen diese Belastung irgendwie absorbieren. Und die Gefahr ist da, dass sie werden weniger Kredite geben können, beziehungsweise die Kredite werden teurer werden. Und das bremst den Aufschwung. Bankensteuer statt Sparkurs und Reformpolitik, das sieht auch der Internationale Währungsfonds kritisch. Der hatte Ungarn vor 2 Jahren gemeinsam mit der EU aus höchster Not gerettet, mit Milliardenkrediten. Damals stand Ungarn kurz vor dem Staatsbankrott, verursacht durch die weltweite Finanzkrise und selbstverschuldete Misswirtschaft. Weitere Kreditzahlungen liegen nun erst einmal auf Eis, solange sich Ungarn den Sparforderungen des IWF nicht beugt. Doch Regierungschef Orbán denkt gar nicht daran, sondern nutzt die Krise für seine gewohnt national gefärbte Rhetorik. Niemand dürfe sich von außen in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischen, lässt er ausrichten. Ungarn, so ist die Botschaft, wird die Schuldenprobleme aus eigener Kraft in den Griff kriegen. Und zwar schon bald, suggeriert Wirtschaftsminister Matolcsy. Bis Jahresende können wir erreichen, dass wir sogar weniger neue Schulden machen müssen als von der EU erlaubt. Dann kurbeln wir die Wirtschaft an und bis Ende des Jahres kann es wieder gute Wachstumsraten geben. Die Bevölkerung hört das gern. Ob die Finanzmärkte den Versprechungen Glauben schenken, steht dagegen auf einem ganz anderen Blatt. Über eines immerhin dürfte man in Brüssel froh sein. Ungarn ist kein Euroland. Die Gemeinschaftswährung ist von der Schuldenproblematik in Ungarn also nicht unmittelbar betroffen. Christoph Birnbaum über Ungarn und die Staatsschulden. So viel im Europa-Report heute.